wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Radio frei. Reibungspunkt. Sendung für Erfurt und Umgebung. Hallo und herzlich willkommen bei Reibungspunkt, der Sendung, wo die Originale laufen. Es ist 21.03 Uhr und 46 Sekunden. Ja, und heute haben wir viele spannende Themen, wie immer, für euch mitgebracht. Zum einen haben wir ein Interview mit den Falken Erfurt, die über eine sehr interessante Veranstaltung sprechen werden. Wir haben einen längeren Beitrag zur Polizeigewalt. Und dann haben wir noch einen Beitrag zu, wie gehe ich mit Hausdurchsuchungen um, in unserer beliebten Rote-Hilfe-Rubrik. Und dazu gibt's Veranstaltungstipps und viel gute Musik. Und weil wir so viele Beiträge haben, beginnen wir einfach gleich mit der Musik. Und danach kommt das Interview mit Philipp von den Falken. Und jetzt kommen Agent Orange mit Everything Turns Grey. You won't know how. winter's gray. This is it, the darkest hour. Alles Gute, viel Glück und vor allem Gesundheit. So lautet wohl der Standard-Geburtstagswunsch. Und alle wissen, dass nichts so wichtig ist wie gesund zu sein. Hauptsache gesund. Das sagen auch die Falken aus Erfurt und bieten am 7. November ein Seminar zum Thema an. Allerdings folgt in der Überschrift nach dem Hauptsache gesund ein Ausrufe und danach ein Fragezeichen. Hauptsache gesund? Warum das Fragezeichen und um was wird es in dem Seminar gehen? Das haben wir uns gefragt und uns Philipp eingeladen, der uns das vielleicht beantworten kann. Hallo Philipp. Hi. Alle Menschen sind gerne gesund und jetzt sagt ihr, überspitzt gesagt so ein bisschen, dass Gesundheit eigentlich schlecht sei. Warum das denn? Es geht natürlich nicht darum, dass Gesundheit schlecht ist, sondern was für Vorstellungen zum einen oder was für Anforderungen an Menschen gestellt würden, damit sie als gesund gelten und sozusagen auch das Gegenteil dann von diesen gesund geltenden Menschen. Also was sind überhaupt Menschen mit Behinderungen und was für Vorstellungen, Ängste sind mit Behinderungen verbunden? Also es geht darum zu fragen, was ist überhaupt behindert? Also da fallen ja ganz unterschiedliche Phänomene drunter, von kann schlecht sehen letztlich, wenn es keine Brille gäbe, bis hin zu Körperbehinderungen, geistigen Behinderungen, völlig unterschiedlicher Art. Und Leute sind ja völlig unterschiedlich behindert. Allen gemeinsam ist aber, also man fasst die da zwanghaft in einer Kategorie zusammen und allen gemeinsam ist, dass sie als Leute gelten, die der Mindestausstattung sozusagen der Gesellschaft nicht entsprechen. Und die ist auch keinesfalls nur biologisch, wie man am Sehen halt, also an schlecht sehen kann. Nämlich da gibt's eine Brille und dann ist das überhaupt gar kein Problem und niemand würde sich als behindert bezeichnen, der schlecht sehen kann im normalen Alltag. Da gibt's nämlich Hilfen, sondern diese Behinderung steht immer im Kontext zur gesellschaftlichen Situation, in der sie existiert. Also es sind sozusagen auch gesellschaftliche Verhältnisse, die immer behindern, weil sie so geschaffen sind, dass Menschen in ihnen nicht auf eine bestimmte Art funktionieren können, die von ihnen verlangt wird. Das heißt, es geht dann immer so ganz stark um dieses, was ist Normativität und was ist normal, im Gegensatz zu dem, was halt irgendwie als nicht normal irgendwie dargestellt wird. Ja, also genau, es geht darum sozusagen, was denken überhaupt gesunde Menschen oder sich als gesund definierende Menschen, wenn sie Kranke und Behinderte sehen, also chronisch Kranke und Behinderte, wenn sie sozusagen Leute sehen, deren Behinderung von außen wahrnehmbar ist und warum reden Leute überhaupt von sowas wie, wenn ich an Schläuchen hängen muss oder mir der Arsch abgewischt werden muss hinterher, dann will ich lieber sterben zum Beispiel. In eurer Seminarankündigung schreibt ihr, dass eine körperliche Einschränkung und die damit verbundene Abhängigkeit eine Katastrophe für das sich frei gerierende bürgerliche Subjekt sei. Kannst du uns das mal auseinandernehmen? Also was verbirgt sich denn zum einen hinter dem sich frei gerierenden bürgerlichen Subjekt? Und ist es dann nicht irgendwie immer eine Katastrophe, wenn man versehrt ist und irgendwie behindert ist? Dieses sich frei gerierende bürgerliche Subjekt, das ist sozusagen der Normalmensch in unserer Gesellschaft und die Anforderungen, die an ihn gestellt werden. Also sowas wie Lohnarbeit, Konkurrenz um Lohnarbeit, Konkurrenz um Partner in der Ehe, Geschlechtspartner, also Partner für Geschlechtsverkehr, so im Auseinandersetzen um Beliebtheit und so weiter. Also Konkurrenzsituationen, in die Leute hineingeworfen werden, die sie sich auch gar nicht ausgesucht haben, sondern die von der Gesellschaft sozusagen vorgegeben werden und in denen man bestimmte Fähigkeiten braucht, um sich in diesen Konkurrenzsituationen durchzusetzen. Also um den guten Job zu ergattern, die hübsche Partnerin, den hübschen Partner und so weiter. Und da ist es so, dass Behinderte sozusagen da als ausgeschlossen von dieser Konkurrenz wahrgenommen werden, als als Leute, die keine Chance haben, sich daran zu beteiligen und es dem bürgerlichen Subjekt als Katastrophe erscheint, dass es sozusagen nicht mehr daran teilnehmen könnte und sozusagen keine Chance mehr hätte, abgeschlagen wäre von allen anderen und dann keine Bedingungen hätte. Aber kann man sagen, wenn man versehrt ist oder wenn man behindert ist, das heißt, das ist eine Katastrophe, das ist schon so eine Wertung mit drin und dass es eine Katastrophe ist, hängt vor allem an der Gesellschaft, die um einen drumherum ist? Nein, es muss gar keine Katastrophe sein. Also auch behinderte Menschen können natürlich glücklich sein mit ihren ganz unterschiedlichen Behinderungen. Also natürlich ist es wesentlich schwieriger, mit auch einer Körperbehinderung zum Beispiel zu leben. Also das heißt, man hat bestimmte Anforderungen an eine Wohnung, bestimmte Anforderungen an einen Arbeitsplatz. Man hat sozusagen Ämtergänge, die andere Menschen nicht haben. Aber es geht gar nicht darum sozusagen, ob das Leben wirklich Horror für die Leute ist, die diese Leben leben, sondern es geht darum, dass die gesunden Menschen, die sich als nicht behindert definieren, sich das Leben immer als Horror vorstellen. Also immer schon denken, dass das Leben von behinderten, abhängigen Menschen, also Menschen, die halt nicht frei und gleich sind in dieser Konkurrenzsituation halt, das immer schon ein Horror sein muss. Jetzt haben wir es gerade so von der Behinderung gehabt. Ein Teil der Bevölkerung gilt ja auch als nicht unversehrt. Und wenn ich mir die Debatte um Präimplantationsdiagnostik anschaue, die in den letzten Tagen lief, dann komme ich irgendwie zu dem Schluss, dass Behinderung etwas sind, was also nicht gewollt ist. Also Leute sagen, nee, das ist irgendwie, das will ich nicht, das will mein Kind nicht, oder also bevor das Kind überhaupt geboren wird, wurde das schon gesagt. Und daran schließen sich für mich jetzt irgendwie so ein paar Fragen an. Also wer definiert Behinderung? Das finde ich so ein bisschen schwierig. Und warum müssen Behinderungen eigentlich verhindert werden? Also warum wird dann das Kind eher nicht geboren? Bloß weil halt ein gewisses Maß an Behinderung da sein soll. Und um den ganz großen Wurf noch zu machen, was hat das Ganze eigentlich mit Kapitalismus zu tun? Also vielleicht muss man nochmal sozusagen so anfangen, dass der normale Mensch im Kapitalismus sozusagen meistens der weiße, gesunde Mann ist und sozusagen bestimmte Eigenschaften hat und dem bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden und dass diese Eigenschaften auch benötigt werden, um das Leben in dieser Gesellschaft zu bewältigen. Also um überhaupt zurechtzukommen, ist es so, dass es notwendig ist. Also wir brauchen bestimmte Voraussetzungen, um überhaupt was machen zu können. Also wir müssen um einen Job konkurrieren, das können wir uns ja auch nicht aussuchen, sondern wer sich sozusagen, also ne, jeder kann sich aussuchen, wo er arbeitet. Das ist auch im Grundgesetz festgeschrieben, dass man arbeiten muss. Allerdings ist keine freie Entscheidung, sondern wer Hunger hat, der braucht auch Geld, um sich was zu essen zu kaufen in dieser Gesellschaft, muss also auch arbeiten gehen. Behinderte fallen aus dieser Kategorie erst, also nicht alle, aber je nach Behinderung fällt man mehr oder weniger aus dieser Kategorie raus. Und Behinderung wurde lange auch so definiert, dass halt diese Prozente in Zusammenhang gestellt wurden damit, zu wie viel Prozent jemand Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Heute sozusagen, es ist eher so, dass man den Fokus darauf legt, haben die Leute die Mindestausstattung, die sie brauchen, um in der Gesellschaft sozusagen den Erwartungen und Anforderungen gerecht zu werden. Für die normalen Menschen, es ist also die Leute, die sich als nicht behindert definieren, es ist jetzt so, dass sie so ambivalente Gefühle gegenüber Behinderten haben. Zum einen ist da sozusagen ein Mitleid oder also so eine Mitleidsvorstellung gegenüber Behinderten, also dass man sagt, oh, die können ja gar nichts dafür, die sind total ausgeschlossen davon und sozusagen, weil sie nichts dafür können, ist es so, dass, also weil sie so nicht die Freien und Gleichen sind in dieser Gesellschaft, den Anforderungen nicht gerecht werden können und das quasi Schicksal ist, also das wird nicht an der Gesellschaft festgemacht, die verhindert, dass Leute da gut leben und glücklich sein können, sondern es wird an den Fähigkeiten der Leute dann festgemacht und hat sozusagen Mitleid mit denen. Andererseits gibt es auch so eine gewisse Neidsituation, wenn man sich durchblickt. Vor allen Dingen dann, wenn Behinderte eben nicht so als die freundlich, bisschen dummen, netten Typen auftreten, die irgendwie halt dankbar für alles sind, was man ihnen gibt, sondern sozusagen mal frech werden oder sowas. Also die Krüppelbewegung in den 70er und 80er Jahren hat das versucht. Dann ist es ganz schnell so, dass man entweder die Leute nicht ernst nimmt oder dass sozusagen so eine Wut aufkommt bei den Leuten, dass man sagt, ja, die kriegen doch alles, obwohl sie nichts müssen. So bei den Nazis war es, ne? Die kosten die Volksgemeinschaft noch Geld, sozusagen hängen parasitär da dran. Und solche Vorstellungen kommen dann auch schnell auf. Also der Unmut darüber, selber ständig anstrengend seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen, entlädt sich dann auch an denen, von denen man denkt, ja, die haben es ja nicht nötig. Und dann gibt es noch ein drittes Phänomen, das ist so dieses Forrest Gump-Phänomen, dieser Behinderte, der als Held ist, also irgendwie in den USA gibt es wohl diesen Begriff der Super Crips, also der Superkrüppel, die halt trotz Behinderung halt noch Leistungssport machen oder viele Kinder großziehen oder sich besonders irgendwo engagieren. Also denen zugute gehalten wird, dass obwohl sie schlechtere Startbedingungen haben, sich da trotzdem rauskämpfen sozusagen, wo dann jeder sich nochmal auf die Schulter klopfen und sagen kann, mir geht's ja so viel besser von der Ausgangsbedingung und es liegt nur an mir, was da ordentliches draus zu machen. Wenn die das sogar mit ihrer Behinderung können, dann kann ich das schon lange sozusagen. Und es wird immer so der Fokus drauf gehen, dass die Leute selbst verantwortlich sind. Auch die normalen Menschen haben natürlich nicht im Griff. Also diese Situation der freien und gleichen Konkurrenz ist natürlich eine Illusion. Leute kommen aus unterschiedlichen Elternhäusern, haben unterschiedliche körperliche Fähigkeiten ausgebildet, im Laufe der Zeit haben unterschiedliche Schulabschlüsse und das nicht nur wegen der eigenen Leistung, sondern weil sowas wie Schule zum Beispiel eine Selektionsfunktion auch hat. Wir halt Verkäuferinnen brauchen im Kapitalismus, die einen anderen Schulabschluss haben als Professorin und das irgendwie sortiert werden muss. Wenn alle Abitur machen, alle studieren und alle irgendwie habilitieren, dann sozusagen braucht man trotzdem noch Kassiererin und deswegen regelt man das so, dass sozusagen da sortiert wird. Es liegt also gar nicht an der Leistung der Einzelnen, sondern es liegt so an den umgebenden Rahmenbedingungen. Die wird aber nie in den Blick genommen. Die Leute, und also vor allen Dingen die Leute, die das geschluckt haben, die Konkurrenzsituation und glauben, dass es nur an ihnen hängt, was aus ihnen wird, sie der Schmied ihres eigenen Schicksals sind quasi. Das sind diejenigen, die dann auch besonders auf Behinderte gucken und da besondere Horrorvorstellungen von haben, was passieren könnte, wenn sie jetzt plötzlich behindert werden. Weil sie von durch Behinderte natürlich auch daran erinnert werden, dass der Körper etwas Verletzliches ist. Also es kann jedem jederzeit passieren. Deswegen gibt es ja sowas wie Patientenverfügung. Die werden ja nicht in erster Linie bloß für Behinderte gemacht, die sich damit irgendwie lieber über den Jordan schicken sollen, sondern die werden ja gemacht für Leute, die gesund sind und Angst davor haben, in so eine Behindertensituation zu kommen, hilflos zu sein. Und das, was sie sonst ihr ganzes Leben lang waren, jemand, der glaubte, sein Schicksal selber in der Hand zu haben, das sozusagen verloren zu haben und deswegen sei das Leben auch nicht, das Leben gar nicht mehr. Die haben ja gar keine Angst vor Schmerzen in erster Linie oder davor irgendwie zu sterben, sondern davor halt hilflos zu sein, auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein. Das klingt jetzt für mich nach einem ganz schön weitschweifigen, umfassenden Thema und das wollt ihr in eurem Seminar behandeln und wo kann ich mich gerade noch anmelden, wenn ich zu dem Seminar komme? Das findet ja am Sonntag schon statt. Anmelden musst du dich gar nicht, du kannst einfach vorbeikommen. Das findet um 12 Uhr im Filler statt in Erfurt. Das ist in der Schillerstraße hinter dem Verdi-Gebäude in dem Bungalow von der DGB-Jugend. Und man kann einfach vorbeikommen, sich noch dazusetzen, sich das anhören und wie gesagt, eine Anmeldung oder sowas ist gar nicht nötig. Aber ihr habt eine Internetseite, wo man zumindest noch mal so einen kurzen Einführungstext lesen kann, weil das war jetzt gerade schon sehr, sehr umfassend. Also wir haben noch eine Internetseite, das ist www.falken-erfurt.de. Da findet sich noch mal die Veranstaltungsankündigung. Und wer vielleicht keine Zeit hat, zum Seminar zu gehen, aber so ein bisschen reinschnuppern möchte, der findet von der Rebecca von Junge Linke, die das Seminar hält, auch einen Text im Internet, der heißt Krankheit und Behinderung als Super-GAU des bürgerlichen Individuums, also so wie das Seminar im Prinzip auch, und kann Teil des Seminars da auch nochmal nachlesen dann. Also alles nicht so einfach mit der Gesundheit und wer sich am Sonntag mit dem Thema beschäftigen will, geht einfach 12 Uhr in den Filler in der Schillerstraße 44 ins Hintergebäude und beteiligt sich an dem Seminar und wird danach hoffentlich um einiges schlauer rauskommen, was es mit dem bürgerlichen Subjekt und mit dem Kapitalismus und dem Wirtschaftszweig Gesundheitsindustrie auf sich hat. Vielen Dank, Philipp, für das Interview und euch ein spannendes Seminar. Ich interessiere mich nicht für Menschen. Ich interessiere mich für Kunden. Nichts ist mit sich selbst identisch. Auch ich nicht. Nichts ist mit sich selbst identisch, nur das Nichts. Nichts ist mit sich selbst identisch, auch nicht nichts. Nichts ist mit sich selbst identisch, nur das Nichts. Das Bedürfnis, irgendwo dazuzuhören, das völlig übereinstimmt. In der Gruppe aufgeht, mit anderen zusammen wie eine Stimme klingt. Nicht mehr unverwechselbar sein, sondern verwechselbar, austauschbar sein. Das heißt ersetzbar, bist du identifizierbar, kannst du nicht festgemacht werden. Und dort stehen, wo die Partei dich hinstellt. Beziehungsweise der Staat, oder noch öfter dein Chef, dein Lieber, aus Nächstenliebe Arbeitgeber. Bist du nur ein Exemplar eines kollektiven Hauptworts und bildest dir ein, damit abgefunden zu sein. Dann kommst du an und fragst mich, und was machst du so? Und das Schlimme ist, du kannst in einem Satz darauf antworten. Ja, in einem Wort, ohne zu überlegen über der Polizeikontrolle. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, sag dir deine Identität, wo es lang geht. Was zu dir passt und wo du hingehörst. Und mehr noch, was und wo nicht. Nichts ist mit sich selbst identisch, auch ich nicht. Nichts ist mit sich selbst identisch, nur das Nichts. Nichts ist mit sich selbst identisch, auch ich nicht. Nichts ist mit sich selbst identisch, nur das Nichts. Doch Yoga meets Union, du versuchst eins zu werden. Das versuchst du, weil du es nun mal nicht bist. You're not the man you used to be. Und das ist gut so, du wirst dich auch nicht verändern, weil du erwachsen bist und mit 18 Jahren lebst. Du bist ausgewachsen und fertig. Identität will dich nur davon ab, Dinge zu tun. Und was mach ich denn nun? Ja, bin ich bloß. Auf jeden Fall bin ich nicht mein Weblog, womit ich sonst so verwechselt werde. Künstler, junger Mann, alter Sack, Käse, Schmuchtel. Hab ich nicht noch irgendeine andere Identität an die Rampe zu schaffen? Ossi, Tremper, Kipper, Bassi-Gucker. Aber das bin ich nicht, weil mich das nicht ausmacht. Was? Autor? Ich will das bisschen doch noch festbringen, um zu wissen, wem der Scheck zugestellt wird. Geld mit Geld. Wie jetzt Geld mit Geld? Das stimmt doch so überhaupt gar nicht. Okay, die Werte, die gegeneinander getauscht werden, werden durchs Geld identisch gesetzt. Ja, aber auch nur in dem Moment, wo wirklich getauscht wird. Wenn du bezahlst. Okay. Geld ist nicht mit Geld identisch, es ist nur das Mittel, mit dem wir alles vergleichen und gedanklich gleichsetzen. Dinge, Menschen, Ideen, jetzt das zahlreiche Währungszeichen. In dem Moment, wo du es kaufst, hast du es gleichgesetzt. Und lange vorher, weiter danach denkst du, was es wert ist, was du wert bist, was die anderen um dich umso wert sind. Ob aus ihnen was rauszuholen ist, was sich lohnt, was sie irgendwann auf dem Markt für einen Preis erzielen könnten. Das bildet den Maßstab und das Vorteil, das sind deine Nützlichkeit als Staatsbürger. Wenn du reinpasst und mitmachst und Gewinn bringst, dann gibt es dich gar nicht, obwohl es dich auch gibt, wo du nie derselbe bist und auch nicht sein müsst. No one love, at least several billion one. Wenn alle das Gleichheitszeichen anbieten und wie ein Ding funktionieren, das ist besonders schrecklich, grauenvoll und tödlich, aber es gibt nur Einzelfälle und ich und mich selbst und mich. Wem wird's denn bald eine Wurst verkaufen? Das waren jetzt Bam Bam Babylon Bayash featuring Classless Cola mit Identität. Und wenn ihr zumindest einen Teil der Band live hören wollt, dann fahrt am Samstag nach Saalfeld. Denn da spielt Classless Cola zumindest auf der 20 Jahre Geburtstagsparty des Ratschlags. Und der Ratschlag ist natürlich auch eine Veranstaltung, die wir euch ans Herz legen, der jetzt schon seit 20 Jahren, wo sich antifaschistische und antirassistische Gruppen treffen, gemeinsam diskutieren, sich inhaltlich weiterentwickeln und auch mal streiten gerne. Diese Veranstaltung wird also am 6. November in Saalfeld sein, ab 9 Uhr. Da kann man gerne dazukommen, im Heinrich-Böll-Gymnasium dort. Genau. Und hier geht's weiter mit Oma Hans. Keiner weiß, was draußen gleich passiert. Achten wir auf Zeichen, die es nicht gibt. Treffen wir uns Mittwoch vor dem Single-Club. Warten wir darauf, wer ihn schnell verlässt. Wenn das so weitergeht, wird's in der Welt. Wer den Kurs bekommt, der Krieg fliegt ein. Wenn ich alle bin, sei er bei mir. Ich warte nicht mehr und gehe nach Haus. Einsamkeit kann gut sein, wenn man Mensch, der Mensch trinkt gerne Wein. Ich bin eine fiese Sau. Strafe auch allein. Wenn das so so, das war Oma Hans. Und jetzt geht's gleich weiter mit Polizeigewalt. Polizeigewalt findet garantiert auch in dieser Minute statt. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen lokaler mit beschäftigt, mit Berlin und mit Erfurt. Und dazu haben wir euch einen Beitrag mitgebracht, Soundausschnitte aus einem Beitrag. Damit startet's und baut sich dann auf. Viel Spaß mit. Wie Hooligans auftreten. Schläge ins Gesicht, ein brutaler Tritt in den Unterleib. Ein solcher Fall ist klar dokumentiert. Dennoch blieben die gewalttätigen Übergriffe eines Polizisten aus Berlin offenbar lange Zeit ohne Folgen. Ein prügelnder Polizist. Wie aus dem Nichts schlägt er zu. Olaf H., erster Polizeihauptkommissar, Chef einer Berliner Einsatzhundertschaft. Und daraufhin kam mir auch der Schlag von ihm ins Gesicht. Ohne Ankündigung, ohne Grund, ohne alles. Man sieht es ja auch auf den Bildern, ist ja deutlich zu sehen, dass es auch heftige Schläge waren. Thorsten Niffzeller erleidet eine schwere Gesichtsprellung. Ein Ausrutscher also, Zitat. Seitens des Polizisten das Knie in den Unterleib gerammt wurde. März 1998. Einsatz von Berliner Einheiten beim Castortransport in nordrhein-westfälischen Ahaus. Die Beamten aus Berlin fallen durch ihre ruppige Gangart auf, werden im Nachhinein von Demonstranten und sogar von ihren Kollegen aus Nordrhein-Westfalen schwer belastet. Unkontrolliert, unbeherrscht und von blindem Aktionismus geprägt, unter anderem eine Bahnschranke beschädigt haben soll. Es muss der Dienstvorgesetzte, und zwar der unmittelbare Dienstvorgesetzte, wenn der zureichende Verdacht eines Dienstvergehens vorliegt, eingreifen. Und zwar ist es nach neuem Recht seine Dienstpflicht, es tun zu müssen. Dass die Berliner Polizeiführung in Fällen wie Olaf H. längst hätte handeln müssen. Da muss man sich schon mal von der Personalführung her überlegen, ob ich es dann noch verantworten kann, einen solchen Polizeibeamten in Bürgernähe zu bringen. Da denke ich mal, hätte die Polizei oder der Staat als solche, der den Mitarbeiter beschäftigt, reagieren müssen und ihn hätten aus Verkehr ziehen müssen. In diesen Ausschnitten eines Beitrags hat sich schon gezeigt, dass es nicht ein Einzelfall ist, sondern dass es mehrfach passiert. Unter anderem werden bestimmte Polizeieinheiten von Amnesty International geführt und Amnesty International setzt sich auch mit der deutschen Polizei auseinander. Es kommen auch zurzeit immer mehr Fakten an die Oberfläche, auch gerade mit dem Zusammenhang von Stuttgart 21. Da kommen dann Slogans zustande wie eine Kerbe für jeden Schlag oder dass Polizeiprovokateurinnen unverschämterweise Steine auf Polizistinnen geschmissen haben, deswegen unverschämterweise, weil es ja auch Menschen gibt, die sich ernsthaft gegen staatliche Hooligans wehren. Aber weshalb wird da davon eigentlich so wenig bekannt? Weshalb werden keine Polizisten angezeigt? Teilweise hängt es vielleicht mit der Presse zusammen und andererseits hat sich auch ein Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen an der Humboldt-Universität in Berlin damit auseinandergesetzt und die sagen Folgendes. Chancenlose Prozesse gegen prügelnde Polizeibeamte sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Solche Verfahren enden oft nicht nur mit dem freisprügelnden Beamten, sondern auch mit der Verurteilung der Geschädigten wegen Widerstands- oder Landfriedensbruch, weil die angezeigten Polizistinnen Gegenanzeige erstatten. Die Urteile begründen sich dabei zumeist auf den End- bzw. Belastungsaussagen anderer Beamter, die regelmäßig als glaubwürdiger eingestuft werden als Aussagen von Demonstrationsteilnehmerinnen oder Geschädigten. Erinnert sei an dieser Stelle an das immer wieder eindrucksvolle Auftreten des stellvertretenden Leiters der 23. Einsatzhundertschaft, Olaf H., der durch seine Aussagen wiederholt Sachverhalte bezeugt hat, zu deren Erleben er an mehreren Orten hätte gleichzeitig sein müssen. Die komplette Thematik von Übergriffen ist für mich kein Einzelfänomen, schon gar kein Einzelfänomen eines Bundeslandes. Thüringische Bereitschaftspolizistinnen der Einheit Bison haben sogar schon Zivilbeamtinnen in Hamburg verdroschen. Allein in Erfurt sind in den letzten 2 Jahren mindestens 16 Fälle bekannt geworden, in denen Polizistinnen ihre Macht und Unantastbarkeit benutzt haben, um Menschen körperlich anzugehen und oder zu verletzen. Körperlich angehen wie Schläge mit der Faust ins Gesicht, Menschen so zu vermöbeln, dass sie 3 Wochen danach noch schwere Hämatome haben, Begrapschen, Pfefferspray aus nächster Nähe direkt ins Gesicht und oder Knüppel und Tritte. Ich meine damit offensichtliche Übergriffe, nicht auf Rangeleien basierend. Ja, ich habe heute noch 2 Personen dazu eingeladen, oder besser gesagt interviewt, die darüber auch was erzählen können, weil sie von Polizeiübergriffen betroffen waren. Eine Person ist Lise Lotte. Lise Lotte war bei der Hausbesetzung im letzten November im Keglerheim dabei. Hallo Lise Lotte. Hallo. Wie ist das abgelaufen im Keglerheim? Ja, also wir waren ja eine große Runde im Haus und die Polizei hat er eigentlich auch ziemlich lange Zeit und hat auch rumgestanden. Und als es dann soweit war, dass sie rein wollten ins Haus, da haben sie dann das erstmal versucht über sämtliche Wege und dann halt auch übers Fenster, wo wir auch gestanden haben zum Beispiel. Und dort, also wir konnten auf die Polizei runterschauen und sie auf uns hoch und meinten halt zu uns, ja, wenn wir es erstmal reingeschafft haben, so, dann geht's richtig ab. Also dann passt mal auf, was ihr da oben macht. Und so, Fenster zu. Naja, jedenfalls kam sie ja dann irgendwie mit der Wumme halt rein durchs Fenster und im Haus gab es halt zwei Räume, wo sich Menschen aufgehalten haben. Und in dem einen waren viele, über, also 19, was weiß ich. Und in dem einen waren auf jeden Fall nur drei und eine dieser Personen war halt ich. Und das hat sich als ziemlich schlecht erwiesen, zu wenig zu sein. Weshalb hat sich das als schlecht erwiesen? Dadurch, dass man so wenig Menschen ist, also so kam es mir vor, die Polizei hat keine Angst vor Menschen, die das sieht, so oder sehen, weil ja jeder mit sich selbst in dem Moment beschäftigt ist. Und dann machen sie schon, dann lassen sie ihre Aggression noch freien Lauf. Die haben da in der Kälte gestanden einen halben Tag lang, so, um uns zu kriegen, so, sozusagen. Und deswegen denkst du, dass es gerechtfertigt ist, nein, dass sie dich nachher... Fall. Okay. Also, als die Tür dann aufging, kam halt von dem Polizisten die Ansage, dass wir uns auf den Boden legen sollen, dass jetzt Schluss ist und dass wir ruhig sein sollen. Und ja, das habe ich gemacht. Also versucht zu machen. Weil es war nicht viel Platz, so um sich wirklich auf den Boden zu legen. Das war ein ziemlich kleiner Raum. Und ein großes Sofa und ein großer Esstisch, wo wir drauf, also auf dem Sofa haben wir drauf gesessen und auf dem Tisch gespielt und davor stand ein Stuhl und daneben stand ein Ofen. Und ich saß genau auf der Kante und wollte halt auf dem Boden und die Polizisten standen halt auch schon im Raum so, kam ja ziemlich schnell rein dann. Und naja, und hab halt im Flug so, hab ich schon gemerkt, wie der Arm mich greift und einmal gegen den Ofen schleudert und neben den Ofen der Stuhl und da keile ich mich irgendwie rein und zieht er mich raus und stellt seinen Fuß in meinen Rücken und macht mir halt handfest den dran. Und meint, ich soll jetzt irgendwie mich endlich benehmen und ruhig sein und so. Okay, und was für Verletzungen hast du da davon getragen? Na, durch den... dass mein Kopf an den Ofen gekommen ist, also eine Beule am Kopf. Und ja, ich habe schon ziemlich viele blaue Flecken am Körper gehabt. Und ja, die waren auch lange da. Okay, wie lange waren die da? Oder, ungefähr? Ja, sagen wir mal, ich weiß es nicht, bis in den Dezember so. Ich habe auf jeden Fall lange am Knie, weiß ich noch, dass er da war, und am Ellenbogen so, halt die, wo du dich abstützt halt. Das weiß ich noch. Und am Kopf die. Okay. Danke. Die zweite Person, die ich heute interviewen möchte, heißt Ludwig. Und Ludwig war dabei beim Übergriff der Polizei im Café Hilgenfeld. Das Hilgenfeld ist ein Café am Domplatz. Und hallo Ludwig. Hallo. Was ist denn da passiert? Also, an einem schönen Samstagnachmittag war ich im Café Hilgenfeld und auf einmal ging die Tür auf, da kam ein Polizist rein und kam gezielt auf mich zu und meinte, ich soll damit rauskommen, er hätte mit mir was zu klären. Das war für mich total überraschend, ich wusste nie warum und habe nachgefragt, was das jetzt soll. Und daraufhin wurde der recht energisch und hatte gesagt, dass ich das schon wüsste, worum es gehen würde und dass ich jetzt mit rauskommen sollte. Weil ich auch mit ein paar Freunden da war, war auch gleich dort die Nachfrage da, was das jetzt soll. Und daraufhin hat er dann sein Pfefferspray rausgeholt und damit angedroht, mich dazu auch mit nötiger Gewalt dazu zu bringen, mit rauszugehen. Und verständlicherweise. Und nicht unbedingt kooperationsbereit gehalten. Ne? Und dann wurde ich ruckzuck eigentlich mehr oder weniger von ihnen an den Arm gepackt und dann da so Richtung Tür geschliffen und ein Kumpel von mir ist hinterhergekommen und wollte da so bei mir dabei sein. Es ist klar, man kann sich da jetzt nicht wirklich losreißen oder sich, das ist halt, ja, das ist halt einfach eine verdammte Autorität. Auf jeden Fall war mir dann vor der Tür und er hat so versucht, meine Kumpels drin zu halten im Café und dann da auch die nicht rauszulassen und durch so ein kleines Tür-auf-Tür-zuspiel und mit so einer Kräftemessen da hat ihn dann gereicht und dann da einfach in das Café CS-Gas reingeblasen, ne? Oder Pfefferspray. dadurch ist passiert, dass der wirklich am meist Betroffenste an der Tür bestimmt 10 Minuten, als der Krankenwagen kam, dann irgendwann hat ihm die Augen gespült und dann so ein bisschen auch den Mund gespült. Er hatte bestimmt 10 Minuten extreme Atemprobleme. Und die ganzen anderen Gäste, die da mit drinnen waren, das auch erwischt. Also alle mussten das Café verlassen. Also niemand konnte da drinnen bleiben in dem Raum. Das war einfach unaushaltsam für die. Ja. Und wie viele Personen waren das, die da drin waren? So 10 bis 15 Personen ungefähr und darunter waren auch 2 Kinder. Okay, danke. Das waren nur 2 Personen von einer Vielzahl von Übergriffen. Die Häufigkeit der Übergriffe und fehlende Aufarbeitung lässt den Rückschluss zu, dass die Gewalt gewollt ist. Die Gewalt geht oft einher mit der Vermehrung und Lügen, die über Betroffene verbreitet werden. So bringt die Presse allzu oft die Lügen von Polizei und Politikerinnen. Oft betrifft es Menschen, die gesellschaftlich an den Rand gedrängt werden. Gerade Hausbesetzerinnen, Punks, Obdachlose oder Personen, die sich aktiv gegen Nazis stellen, geraten in die Schusslinie. Es erscheint schon fast fahrlässig, diese staatlichen Hooligans nicht zu stoppen, die im Namen des Gesetzes ihre eigenen Gesetze brechen. So ist auch der Ausspruch, No Justice, No Peace, falls die Police zu verstehen. No Justice, No Peace. Da hat uns die Technik einen kleinen Patzer erlaubt und wir suchen mal, mit was wir jetzt noch weitermachen können. Am besten, wir machen jetzt einfach Musik, die gerade hier vor Ort ist, nämlich Element of Crime mit Finger weg von meiner Paranoia. Siehst du, wie die Brocken unserer Heimaterde dort, wo die Straße eine Biege macht nach Ost, schwalben gleich im Tiefflug links und rechts im großen Loch entfliehen. Wer den deutschen Tiefbau kennt, kann nicht die Frechheit übersehen, mit der die Lüge sich hier eine Schneise fräst. Sag, dass ich mich irre und ich weiß, auf wessen Seite du jetzt stehst. Finger weg von meiner Paranoia, die war mir immer lieb und teuer. Nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält den Spaten und zwei schauen ihn beim Halten zu. Warum hält der Zeitungsmann die Finger so gekrümmt, wenn er mir die Zigarettenschachtel gibt? Und wie viele seiner Witze macht immer nur bei mir? Was weiß er, was ich nicht weiß, und was gibt man ihm dafür, dass er mich pünktlich jeden Morgen deprimiert? Sag, dass ich verrückt bin und ich schwör dir, du kriegst eine geschmiert. Finger weg von meiner Paranoia, die war mir immer lieb und teuer. Nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält den Spaten und zwei schon ihm beim Halten zu. Ja, das tut uns leid. Der WinAmp-Player ist bei uns abgestürzt, wieso auch immer. Wir waren gerade bei dem Lied No Justice, No Peace und machen jetzt einfach weiter. Mir persönlich reicht die Orientierung an Machtmissbrauch und körperliche Gewalt allein nicht aus. Ich finde, sie ist zu kurz gefasst. Denn diese Struktur kann nur Gewalt hervorbringen. Der Missbrauch an sich wird jedoch trotzdem zu selten skandalisiert. Weshalb Verantwortliche und auch Politikerinnen kein großes Interesse daran haben, diese direkte körperliche Gewalt zu stoppen, lässt den Rückschluss zu, dass diese Gewalt und das Brechen der eigenen Gesetze gewollt ist. Wenn einerseits Macht und Gewalt propagiert wird, werden die kriminalisiert, die Macht und Gewalt angreifen und abschaffen wollen. Es sollte die Abschaffung der Polizei, aber auch anderer gewalttätiger Organisationen wie Bundeswehr und auch Justiz gefordert werden. Ach, weitergedacht, die Abschaffung Deutschlands. Das geht Hand in Hand mit der Forderung einer komplett anderen Gesellschaft. Kurzfristig gedacht könnten wir die Entwaffnung der Beamtinnen und eine Kennzeichnungspflicht fordern. Außerdem sollten wir uns mit struktureller Gewalt auseinandersetzen, die viel subtiler Gewalt ausübt. Ein Beispiel dafür sind die 13.000 Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind. Auch wenn Kritik an Machtmissbrauch zu kurz gefasst ist, kann es eine Zusammenarbeit mit Menschen, die diese kritisieren, trotzdem geben. Emma Goldman, eine Anarchistin und Friedensaktivistin, sagte über einen literarischen Brieffreund, Frank Harris, den sie schätzte. Unsere Vorstellungen über die notwendigen Veränderungen zum Wohle der Menschheit wichen voneinander ab. Frank war gegen den Missbrauch der Macht, ich gegen die Macht als solche. Sein Ideal war ein wohlwollender Despot, der mit Weisheit und Nachsicht herrschte. Ich widersprach, betonte, dass es ein solches Wesen nicht gibt und nicht geben könnte. Schließen möchte ich mit dem Slogan oder der Parole »Keine Macht für niemanden«, die wie die Faust aufs Auge passt. Ich bin nicht frei, ich kann nur wählen, welche Liebe mich bestehen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet, die haben mich vergessen, ich bin tausendmal verhungert. Überfolge Fremden im Süden, im Norden, im Osten, im Westen, es ist überall dieselben. Wir unter Fest in jeder Stadt und in jedem Land. Schreib die Parole an jedem Band. Keine Macht, keine Macht, keine Macht für niemand. Keine Macht, keine Macht, keine Macht für niemand. Keine Macht, keine Macht, keine Macht für niemand. Keine Macht, keine Macht, keine Macht für niemand. Die Mauern ein, die uns trennen. Kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen. Du bist nicht besser als der neben dir. Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Im Süden, im Westen, im Osten, im Norden. Es ist überall dieselben. Die uns erbauen in jeder Stadt und in jedem Land. Es ist die Parole von unserem Kampf. Keine Macht! Macht, keine Macht, keine Macht für niemand. Keine Macht, keine Macht, keine Macht für niemand. Keine Macht, keine Macht, keine Macht für niemand. Keine Macht, keine Macht, keine Macht für niemand. In letzter Zeit erfreuten ja immer wieder die Meldungen darüber, dass bei neonazistischen Vereinigungen Hausdurchsuchungen erfolgt sind. Aber was sich gegen den einen politischen Gegner richtet, kann sich auch leicht gegen den anderen richten. Wie umfassend Polizeigewalt tagtäglich stattfindet, hatten wir in dem vorigen Beitrag dargelegt bekommen. Und aus diesem Anlass haben wir uns von Radio Dreieckland eine Sendung ausgeliehen, die sich mit dem Thema Hausdurchsuchung, was tun, beschäftigt. Und die kommt auch hier schon. Hausdurchsuchung, ein sehr heikles Thema. Wirklich alle können betroffen sein. Die intimste Privatsphäre wird durchstöbert. Das ist für niemanden leicht. Zu diesem Thema, also Hausdurchsuchung, ist jetzt Arthur von der Roten Hilfe Freiburg bei mir. Arthur, was ist das Erste, was Betroffene beachten sollten? Also hallo erstmal, ich bin der Arthur von der Roten Hilfe Freiburg. Bei einer Hausdurchsuchung ist es sehr wichtig, erstmal ganz grundlegend, es gibt Formulare im Internet, die man sich ausdrucken kann, wie verhalte ich mich bei Hausdurchsuchungen. Die findet ihr auf www.kts-freiburg.org/ea. Da findet ihr so eine Checkliste für die Hausdurchsuchung, die könnt ihr euch neben das Telefon legen, falls ihr in so eine Situation kommt. Da steht alles das drauf, was ich euch jetzt erzählen werde. So, wenn die Bullen bei dir klingeln und bei dir in der Tür stehen, es ist erstmal ganz wichtig, dass du Ruhe bewahrst, dass du also nicht total hektisch reagierst, sondern wirklich ruhig bleiben. Dann solltest du sofort, wenn du checkst, dass es sich darum handelt, dass die Bullen in deine Wohnung kommen und das so aussieht, als hätten sie einen Durchsuchungsbefehl, eine Person anrufen, die immer gut zu erreichen ist, und die Person kann dann zum Beispiel den Ermittlungsausschuss, eine Anwältin oder einen Anwalt und eine gute Freundin von dir informieren, damit die dann zu dir kommen und das Ganze als Zeuge dann sich mit anschauen. Wenn die Bullen jetzt also bei dir an der Tür stehen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du erstmal fragst, gegen wen sich dieser Durchsuchungsbeschluss richtet. Also sprich, du lässt ihn dir zeigen. Da wirst du dann finden, gegen wen er sich richtet, was der Grund für die Hausdurchsuchung ist. Und sehr, sehr wichtig, musst dir unbedingt eine Kopie von diesem Durchsuchungsbeschluss geben lassen. Es gibt einen Fall, in dem kein Beschluss notwendig ist, und das ist Gefahr im Verzug. Bevor die Bullen dann anfangen, deine Wohnung zu durchsuchen, lest dir aufmerksam diesen Durchsuchungsbeschluss durch. Lass dir auch Name und Dienstnummer des Einsatzleiters geben. Du legst natürlich Widerspruch ein gegen die Durchsuchung an und für sich, lässt das protokollieren und unterschreibst. Verlange nur, dass die Zimmer durchsucht werden, wenn der Beschuldigte da ist oder ein Vertreter. Natürlich reden wir nicht mit den Bullen, wir machen keine Aussage. Auch die Zeugen müssen erstmal vor Ort ohne Anwältin gar nichts sagen. Worauf du sehr achten musst, ist, dass nur die Zimmer durchsucht werden dürfen, die im Durchsuchungsbeschluss genannt wird. Wenn andere Räume versucht werden zu durchsuchen, kannst du das verhindern in Form, dass du Widerspruch einlegst. Und zwar wäre es dann eine illegale Hausdurchsuchung und da kann man im Nachhinein rechtlich dagegen vorgehen. Die beschlagnahmten Papiere und Notizen kannst du versiegeln lassen. Denn kein Polizist darf vor Ort das lesen, was bei dir beschlagnahmt wird. Dazu hat nur der Staatsanwalt das Recht. Und natürlich musst du der Polizei auch nicht helfen bei der Hausdurchsuchung. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich darauf besinnst, dass auch wirklich alles gut läuft. So, jetzt ist meine Wohnung komplett im Chaos versunken. Und die Polizei ist fertig mit der Hausdurchsuchung. Was muss ich denn unbedingt beachten, bevor sie mein Haus, meine Wohnung verlässt? Also die Polizei, wenn sie fertig ist und die Sachen beschlagnahmt hat, dann gibt's ein Durchsuchungsprotokoll. In diesem Durchsuchungsprotokoll ist kleinstens aufgelistet, was beschlagnahmt wurde und was die Bullen eben mitnehmen. Du solltest dir die Zeit nehmen, das Protokoll aushändigen lassen und das alles nochmal genau durchgehen. Check alles, was die Bullen haben, ob das auch wirklich auf dieser Liste ist. Wenn was nicht drauf ist, macht die Polizei darauf aufmerksam, dass das nicht auf der Liste steht. Du selbst musst nicht unterschreiben. Du als Beschuldigter unterschreib nicht. Die Zeugen und die Bullen müssen unterschreiben. Ja, wenn ich jetzt wirklich die Hausdurchsuchung wirklich fertig ist, die ja wahrscheinlich für alle Betroffenen ziemlich psychisch, ziemlich belastend ist. Was mache ich nach der Hausdurchsuchung? An wen kann ich mich helfen? Wer hilft mir, mit dieser ganzen Situation umzugehen? Du kannst dich auf jeden Fall erstmal an die Rote Hilfe oder an den Ermittlungsausschuss in deiner Stadt wenden. Nach der Hausdurchsuchung, was du selbst machen kannst, ist ganz, ganz wichtig, schreib ein Gedächtnisprotokoll. Wie die Situation, wie die Hausdurchsuchung gelaufen ist. Bei so Extremsituationen vergisst man sehr, sehr schnell leicht sehr, sehr wichtige Dinge. Dann kannst du im Nachhinein nochmal Einspruch über deine Anwältin einlegen gegen die Hausdurchsuchung. Dann geh für dich selber nochmal durch. Ist bei der Hausdurchsuchung was kaputt gegangen? Sind Teller runtergefallen? Sind irgendwelche Schüsseln zu Bruch gegangen? Ist deine Stereoanlage kaputt gegangen oder irgendwie sowas? Mach eine Schadensbilanz und dann kannst du das später in Rechnung stellen. Und wenn du Glück hast, geht's durch. Und sehr, sehr wichtig, wenn die Bullen bei dir in der Wohnung waren, haben sie immer die Möglichkeit, irgendwo Abhöranlagen zu installieren, so dass es du nicht merkst. Also in der Regel ist eine Wohnung, wo die Bullen mal drin waren, nicht mehr sicher, weil du ja nicht weißt, was die Polizisten, währenddessen du nicht in der Küche warst, gemacht haben. Ja. Ja, das war Arthur von der Roten Hilfe Freiburg, der, denke ich, hoffentlich euch jetzt geholfen hat, falls ihr von diesen unangenehmen Situationen, Hausdurchsuchungen betroffen seid. Ich möchte nochmal auf die unangenehme Situation eingehen, und zwar, wenn die Polizei in deine Wohnung kommt, ist das immer ein schreckliches Eindringen in deine Privatsphäre, du bist quasi in einer Ohnmacht nahe, so, du kannst ja nichts dagegen machen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du nochmal, möchte ich darauf hinweisen, dass du eine gute Freundin von dir, den Ermittlungsausschuss oder eine Anwältin deines Vertrauens anrufst, dass sie zu dir kommen, dass jemand mit dir das durchsteht, dass vor allem ein Zeuge dabei ist, dem du auch wirklich blind vertraust. Das ist sehr, sehr wichtig und vor allem erleichtert es für den Betroffenen die Situation ungemein. Also zusammen lässt sich die Situation deutlich besser aushalten. Vereinzelung ist nie gut. Genau. Der Herr Arthur von der Roten Hilfe Freiburg wies darauf hin, dass man sich in solchen Fällen an seine Rote Hilfe Ortsgruppe wenden kann. Und genau diese, die Rote Hilfe Ortsgruppe Erfurt, wird ebenso beim Ratschlag dabei sein, der am 6. November, also diesen Samstag, in Saalfeld stattfinden wird, mit einem Workshop, der fragt, was soll, kann Rote Hilfe? Und um uns noch ein bisschen weiter einzustimmen auf den Ratschlag, hier nochmal eine der Bands, die zum 20-jährigen Geburtstag aufspielen werden, Björn Peng mit Das alte Lied. Das dauert gerade ein bisschen. Sterben, das muss wie schlafen sein. Nur besser. Ein bisschen Glück haben wir bald einen dritten Weltkrieg, in dem allen unseren Söhnen um mich herum die Köpfe zerschmettert werden. Mit ein bisschen Glück haben wir bald einen dritten Weltkrieg, in dem allen unseren Söhnen um mich herum die Köpfe zerschmettert werden. Deutschland müsste auch verschwinden. Das sind doch alles Nazis oder Söhne von Nazis. Ja, Deutschland müsste auch verschwinden. Das sind doch alles Nazis oder Söhne von Nazis. Zerstörung Deutschlands durch die Russen. Dafür gibt es großen Beifall. Go! Alles Nazis. Alles Nazis. Alles Nazis. Köpfe zerschmettert. Zu sagen, die Gewalt, die ich anwenden muss, ist eine notwendige Gewalt. Und hier zum Schluss noch die Veranstaltungstipps für die nächste Zeit. Für euch, los geht's mit morgen, Freitag, den 5. November, wird es um 17 Uhr einen Mahngang in Saalfeld geben, der an die Opfer der Reichspogromnacht und generell an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Und halt auch schon der Auftakt für den antifaschistischen und antirassistischen Ratschlag sein wird. Und am 5. November ist in der alten Parteischule in Erfurt der Auftakt des Tinnitus-Festivals. Da findet ihr garantiert auch was im Netz, wenn ihr einfach mal Tinnitus-Festival eingebt. Genau. Und dann, wie schon mehrfach angekündigt, am 6. November geht es morgens 9:30 in Saalfeld los mit dem Ratschlag, wo sich ganz viele Gruppen aus Thüringen treffen werden, diskutieren werden, was heißt Antifaschismus eigentlich und wie geht's weiter damit? Aber sich auch inhaltlich zu anderen Themen, zum Beispiel, was kann, soll, Rote Hilfe auseinandersetzen werden. Wollt ihr euch praktisch antifaschistisch engagieren, könnt ihr nach Facher fahren. Da ist ein Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Da wollen NPT und einen Fackelmarsch durchführen. Genau. Und am 7. November gibt es dann den Workshop mit Rebecca von der Jungen Linken im Filler, wo vorhin auch das Interview zu war mit den Falken. Und am 9.11. findet in der Erinnerung an die Reichspogromnacht in Erfurt am jüdischen Friedhof in der Werner Seelenbinderstraße um 10 Uhr und in Weimar in der Zeit von 15 bis 19 Uhr Treffen statt. Genau. Das war's. Das war's jetzt.